Zum Tag des leuchtenden Sterns brachten die russischen Zeitungen mit dem Sonnenporträt und den Fotos von Genossen Kim Jong-il Sonderbeiträge. Die russischen Zeitungen Zabudra Nummer 6, Naudginski Rabotsi, Spassoko, Za Narodu Nuyu Blasti Nummer 6, Komsomolskaya Pravda und Serubu Imoloto Februar-Ausgabe würdigten in ihren Beiträgen mit verschiedenen Titeln, wie die ewige Sonne von Songun, seine ideologisch-theoretischen Verdienste und Songun-Führung.